Ein Irrflug und seine Folgen. Nach einer Rede Hitlers im Reichstag Anfang Mai 1941 ging es wieder zurück auf den Berghof. In dieser Zeit kam es schließlich zu dem von Hess so lange vorbereiteten Englandflug. Am Abend des 10. Mai 1941 hob seine Maschine von der Startbahn der Messerschmitt-Werke in Augsburg ab. Diesmal war mit der Messerschmitt 110 alles in Ordnung, auch war wohl genügend Courage vorhanden. Hess landete nicht innerhalb der 20 Minuten, die abzuwarten er seinen Adjutanten aufgetragen hatte, bevor sie alles Weitere veranlassen sollten. Karl-Heinz Pinsch wurde, wie verabredet, am nächsten Morgen auf dem Berghof vorstellig, um den vorbereiteten Brief an Hitler abzugeben. Dieser war außer sich. »Der Hess! Der Hess! Ausgerechnet der Hess soll das getan haben! Ausgerechnet der Hess! Warum nur tut er mir das an?« Hitler wurde nicht müde, sich zu wiederholen. Die folgenden drei Tage erschien Hitler nicht zur Lage. Vom 11. bis zum 13. Mai blieb er auf seinem Zimmer im ersten Stock. Die Generalitäten kamen zur Lagebesprechung und zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Sogar Goebbels empfing Hitler am 12. Mai nur oben. Hess habe in geistiger Umnachtung gehandelt, hieß später die offizielle Sprachregelung. Ein entsprechendes Kommuniqué wurde mit Dietrich ausgearbeitet. Hess wollte zu Lord Hamilton, um eigenständige Friedensgespräche mit den Engländern zu führen. Douglas Hamilton stand angeblich eng zu Premierminister Winston Churchill. Unter uns Kameraden wurde schnell zum Thema, ob Hess tatsächlich im Alleingang gehandelt hatte. Wir waren uns einig, dass Hitler schon ein guter Schauspieler hätte sein müssen, um die Entrüstung lediglich vorzutäuschen, die die Nachricht von Hess' Aktion bei ihm erkennbar ausgelöst hatte. Allerdings muss sich Hess nach dem, was ich im November aufgeschnappt hatte, zumindest hinsichtlich des Ziels seines Unterfangens, vollends im Einklang mit Hitler gewähnt haben. Dass eine von Hitlers Lieblingsutopien der Kampf Seite an Seite mit seinem hochgeschätzten England gegen den Bolschewismus war, das wusste man natürlich. Jedenfalls musste nun unter anderem die Parteiführung neu geordnet werden und Hitler machte Martin Bormann zum Chef der Parteikanzlei. Da hatte sich Hitler den falschen Mann ausgesucht, das war unsere Meinung. Goebbels rein, Bormann raus, hieß es bei uns. Zwar war Martin Bormanns Umgang mit uns als einigermaßen verträglich zu bezeichnen, aber besonders leiden konnte ihn niemand. Goebbels dagegen fanden wir sympathisch. Er war meistens guter Dinge, außerdem war er Manns genug, Hitler auch mal zu widersprechen, und sei es nur, wenn es darum ging, eine Essenseinladung abzusagen. Das imponierte uns. Bormann stattdessen redete Hitler ausnahmslos nach dem Munde. Sicher, das taten fast alle, aber Bormann war ein Meister darin. Irgendetwas führte er immer im Schilde, um seine Position auszubauen. Die meiste Zeit war er mit Intrigen und Machtspielchen beschäftigt. Damit schaffte er sich keine Freunde. Hitler ließ auf Veranlassung Bormanns alle Mitwisser von Hess Englandflug verhaften und in das Konzentrationslager Sachsenhausen verbringen. So geschah es den beiden Adjutanten, dem Mechaniker Neumeier und auch meinem Freund Sepp Platzer. Sepp kam dann später an die Front und geriet in der Folge in russische Gefangenschaft. Nach der Aufregung um Hess erreichte uns Ende Mai auf dem Berghof noch eine weitere Hiobsbotschaft. Die Bismarck, das leistungsfähigste Schlachtschiff der Welt, war kurz vor Erreichen des französischen Hafens Saint-Nazaire von der englischen Marine versenkt worden. Das war der erste große Verlust auf deutscher Seite. Noch ahnten wir nicht, dass der Einmarsch in die Sowjetunion unmittelbar bevorstand.